Diese Sendung wird dir präsentiert von der Piratenpartei Nordrhein-Westfalen. Ja, frohes neues Jahr. Darf man das noch sagen am 11. Januar? Ich weiß es nicht. Herzlich willkommen zur 19. Vorstandssitzung des 16. Landesvorstands der Piratenpartei Nordrhein-Westfalen. Heute am 11. Januar. Wir beginnen mit kleiner Verspätung um 20:32. Anwesend sind der Martin, der Wolf, die Walke und die Isan. Damit sind wir beschlussfähig. Ich bin die Walke und werde die Sitzung leiten. Und der liebe Elder macht für uns wieder das Protokoll schön. Wir müssten dann einmal das Protokoll der letzten Sitzung vom 28.12. genehmigen. Gibt es da Einwände oder Enthaltungen? Das ist nicht der Fall. Dann machen wir weiter mit den Tätigkeitsberichten der Landesvorstände. Der Sven hat sich für heute entschuldigt, deswegen mache ich mal direkt weiter. Ich trage das auch gleich ins Pad ein, Elder, brauchst nichts mitschreiben. Ich war am 29. wieder im WKO-Mammel im 14-tägigen. Dann hatte ich am 8.1. Vorstandssitzung in Düsseldorf und am 9.1. den ersten Stammtisch dieses Jahr in Düsseldorf. Ja, habe so das ein oder andere Ticket bearbeitet und weiter an unserer KV- und VKV-Übersicht gearbeitet. Dann habe ich der Sandra ein bisschen geholfen mit den Vorbereitungen zu dem Neustart Resort 4. Da ist dann heute auch eine E-Mail gegangen über die NRW und NRW-Info-Mailing-Liste und wir haben eine Pet-Gruppe angelegt und so Sachen gemacht. Und dann hatte ich noch eine Mail und einen Blogbeitrag geschrieben zu dem Piratenshop Niedersachsen, wie unsere Kreisverbände sich da einloggen können und auch unsere VKVs da ohne Vorkasse bestellen können. Das findet ihr, wie gesagt, auch auf dem Vorstandsblog und dann, naja, noch so Kleinigkeiten, Spam, Kalenderpflege. Okay, der nächste wäre dann der Wolf. Ja, ich bin ja schon fleißig am Eintragen. Also ich habe in den letzten 2 Wochen natürlich auch ein paar ruhige Tage gemacht, irgendwo das neue Jahr begrüßt und ansonsten den lieben Gott einen guten Mann sein lassen. Ich habe dazwischen aber mit dem Vincent Lübcke telefoniert und mit der Sparkasse Duisburg. Ersteres, um die Haushaltsplanung aus Sicht des Bundes nochmal durchzugehen, die Duisburger, um halt das Konto aufzulösen. Habe mit dem Martin Abstimmung zur Haushaltsplanung gemacht und ein paar Termine durchgegeben, die die WAKO dankenswerterweise in ein Doodle umgesetzt hat. Und arbeite mit um die Vorbereitung des Rechenschaftsberichts 2023 im Rhein-Sieg-Kreis noch auf die Reihe zu bringen. Ja, und das war es dann eigentlich aber auch schon. Okay, danke dir. Als nächstes wäre dann Isandra. Hi, ja, Elder, du brauchst auch nicht mitschreiben, ich trage es auch gleich ein. Ich habe Social-Media-Arbeit gemacht und ansonsten auch eine relativ ruhige Kugel geschoben. Das war's. Danke dir und Martin? Ja, ich habe in Fellbot die Kalenderaktion zu Ende gebracht und dann hatten wir unsere erste Fraktionssitzung. Das war's erstmal. Okay, danke dir. Gibt es Fragen zu unseren Tätigkeitsberichten? Das ist nicht der Fall, dann mache ich weiter mit dem Bericht Statistik. Normalerweise schaue ich immer auf der Finanzen Piratenpartei Seite nach den genauen Mitgliederzahlen und war da jetzt etwas schockiert, weil das ändert sich halt immer mal nur so um 3-4 Zahlen hin und her. Bisher hatten wir 617 stimmberechtigte Mitglieder. Nach dem Link, den ich euch da auch ins Pad gepostet habe, sind es jetzt nur noch 400 irgendwas. Also da kann irgendwas nicht stimmen. Keine Ahnung, was da passiert ist. Vielleicht kann ich deinen kleinen Hinweis geben. Er ist älter. Ja, genau. Ich glaube, da wollte auch auf das Jahr raus. Wir haben Jahreswechsel. Das heißt, wir haben die Stimmberechtigung ausgewürfelt. Ich habe das ehrlich gesagt nicht verstanden, weil es total übersteuert war. Doch, ich schon. Jahresende und stimmberechtigt sind natürlich nur die jetzt, die auch für 24 schon bezahlt haben. Was wolltest du genau sagen? Ja, hier dasselbe. Also das liegt deutlich am Jahreswechsel, kann gar nicht anders sein. Okay, ja, dann trage ich die aktuellen Zahlen da nochmal nach. Da habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Es ist ja selbstverständlich. Gut, Barkassenbestand 158,48 Euro. Die Kontobestände sind noch aus der letzten Sitzung, müssen wir dann nächste Sitzung mal wieder ergänzen. Stand also 28.12. GLS Girokonto 8.777,80 Euro. Zinsertragskonto wie immer 29,99. Stadtsparkasse Düsseldorf Girokonto 63.458,89 Euro. Und Renditekonto 186.713,11 Euro. Und ein kleiner Hinweis von mir noch, weil ich bis letzt von der Bundesbuchhaltung darauf gestupst worden bin. Wir weisen in diesen Berichten, das sei den Zuhörern im Zuhörerraum gesagt, ausdrücklich, dass zum Beispiel Konten wie das von der Sparkasse Bochum, wo wir seit 7 Jahren versuchen, an das Geld zu kommen, was de facto eigentlich dem Landesverband zugehörig gebucht ist, wo wir aber de facto nicht drankommen, nicht in diesem Bericht aus, weil wir haben da die Hände nicht drauf und solange das nicht bei uns ist und wir wirklich darüber verfügen könnten, um daraus zum Beispiel Wahlwerbung oder so zu finanzieren, werden wir es hier auch nicht aufhören. Okay, danke dir. Von mir auch noch eine kleine Anmerkung. Ich hatte, weil ich ohnehin mit Martin gesprochen hatte, ihn gebeten, mal wieder die Barkasse zu zählen, weil der Stand ist auch schon relativ alt und uns die VKV-Kontostände nochmal neu rauszusuchen, das kriegen wir dann auch zur nächsten Sitzung. Gut, ich sehe niemanden, der sonst Fragen hat. Dann mache ich weiter mit den Terminen. Da haben wir dann morgen wieder die WKO-Sitzung um 19.30 Uhr im Mambel. Am 17. nächste Woche Mittwoch die AGÖ-Sitzung um 19 Uhr. Und am 22. Januar der Schatzmeisterclub um 20 Uhr. Dann haben wir die Deadline für unbestätigte Unterstützungsunterschriften von der Bundesgeschäftsstelle. Das ist der 31. Januar. Am 15.01. Ist ein Neustart geplant für das Resort 4, Gesundheit, Familie und Soziales. Ich hatte da gerade in meinem Tätigkeitsbericht schon was zu gesagt. Der Termin steht im Kalender und ist auch per E-Mail rausgegangen. Und wir haben natürlich aus dem Vorstand, aber auch die Sandra, die das jetzt alles initiiert hat, würden uns natürlich sehr freuen, wenn da auch viele Interessierte kommen könnten. Dann haben wir eine Deadline, 1. März für die unbestätigten Unterstützungsunterschriften. Dann hatte ich jetzt mal eingetragen, so als Vermerk, 31.03. ist die Deadline für Regional- und Kreisverbände, uns den REBE zuzuschicken. Noch nicht terminiert, aber im April geplant ist ein Landesparteitag. Die Wiki-Seite existiert auch schon, das heißt, Anträge können gestellt werden. Dann habe ich hier noch am 8.6. den CST in Bielefeld und am 9.6. die Wahlen zum Europaparlament. Gibt es da noch Ergänzungen zu den Terminen? Okay, alle Termine, die NRW betreffen, die uns bekannten Stammtische, Kreismitgliederversammlungen oder sonstige Treffen, findet ihr auch im NRW-Kalender piratenpartei-nrw.de unter Termine. Wenn euer Termin dann nicht aufgelistet ist, schickt uns bitte eine E-Mail oder meldet euch sonst irgendwie bei mir über Telegram oder sonst wie, damit wir die eintragen können. Anträge hatten wir keine. Umlaufbeschlüsse hatten wir auch nicht. Kann das sein? Ah, okay, gut. Dann Aktuelles aus den Kommunen NRW. Gibt es hier irgendetwas? Gerne aus dem Zuhörerinnenraum. Eine Aktion, ein Infostand, ein Stammtisch. Vielleicht kann ich da was hinzufügen. Aber gern. Genau. Nee, ich kann auch wieder was Neues aus Recklinghausen berichten. Und zwar haben wir vor, am Samstag einen Infostand zu machen. Und zwar auch vornehmlich eigentlich zur Unterschriftensammlung für die Unterstützungsunterschriften. Ich werde auch persönlich auch da sein können. Anders als gedacht habe ich keinen Paralleltermin da. Deswegen bin ich da überraschenderweise doch dabei, was eigentlich nicht angedacht war. Ich würde auch gleich für den nächsten Punkt, weil da wäre nämlich eines der Dinge, nehme ich jetzt quasi mal schon mal vorweg dazu, weil ich werde auch direkt diesen Infostand gleich mitnutzen und auch ein kleines Video dann auch dort vorbereiten. Ich glaube, das ist dann direkt an dem Infostand viel besser, wenn man das direkt in Aktionen hat, um halt auch da ein Video, vielleicht sogar einen Aufruf zum Unterstützungsunterschriften leisten, mit vorbereitet. Und ich denke mal, das können wir dann bestimmt in naher Zukunft dann dafür auch nutzen können. Jo, vielen Dank. Wenn du Ort und Zeit auch noch ins Protokoll reinschreibst, dann übertrage ich das auch noch in den Kalender. Man kann ja nie wissen. Es wäre mal gut, wenn man weiß, dass Piraten auch irgendwo vor Ort ansprechbar sind. Genau, soweit ich weiß, angemeldet im Kalender sollte das schon sein. Wenn nicht, dann wird das jetzt kurzfristig nachgeholt werden. Aber ich trage das jetzt in die Termine noch mit dazu. Gut, danke dir. Dann haben wir noch den Punkt aktuelles Osteuropawahl. Elder hat gerade schon berichtet, er wird sein Video dann am Samstag fertig machen. Das ist noch ein offener Punkt auf unserer Webseite. Haben wir Kandidatenseiten angelegt für Sven und Elder und da wollten wir dann noch ein kurzes Vorstellungsvideo verlinken, was wir natürlich dann auch über Social Media nutzen können. Und was auch noch offen ist, sind die geplanten Kopfplakate. Da müsste dann noch wohl an unsere Kreativen weitergegeben werden, welches Foto und welcher Claims denn dann sein soll. Unter sonstiges Wichtiges haben wir nochmal nur den Vermerk. Es gibt Flyer, die kostenlos vom Bund zur Verfügung gestellt worden sind für den Vorwahlkampf, also um Unterstützungsunterschriften zu sammeln oder für sonstige Aktivitäten. Das ist einmal der Flyer zur Chatkontrolle und ein Flyer Kandidatinnenflyer Europawahl. Gerne eine E-Mail schreiben an vorstand@ mit einer Adresse und dann bekommt ihr von mir was zugeschickt. Gut, dann hatten wir noch auch aus dem letzten Protokoll Budgetplanung, Terminfindung, Arbeitstreffen. Wolf, du bist ja gerade noch jetzt hier. Unser Doodle hat zwei Termine ergeben, Dienstag oder Mittwoch, gleich stark. Welchen sollen wir denn dann nehmen? Also ich würde dann am liebsten den Mittwoch nehmen. Sage ich jetzt einfach mal so frei raus. Ich gucke gerade noch, ob ich noch Zugriff auf den Server der Schuldnerberatung kriege, dass ich das auch bestätigen kann. Würde aber jetzt schon mal sagen, eher am Mittwochabend. Ich sag gleich noch Bescheid, ja? Okay. Alles klar. Dann haben wir noch den Punkt Landesparteitag. Ja, da sind wir leider auch noch nicht weitergekommen. Wir hatten ja jetzt eine Anfrage gemacht über die Verwaltung in Düsseldorf für eine bestimmte Schule oder eine andere Ausweichlocation, aber durch die Ferien gab es da bisher noch keine Rückmeldung von der angefragten Schule. Der Mann ist aber da dran und gibt uns auch immer Rückmeldung. Ich hoffe, dass wir da so bald wie möglich was erfahren. Haben wir noch etwas für sonstiges Wichtiges? Ja, ich würde gerne noch kurz nachfragen, Vaku. Falls das auf den Mittwoch fällt, sollen wir dann vorher unsere AGÖA machen oder lassen wir sie diesmal nochmal ausfallen? Ja, dann würde ich sagen, lassen wir das ausfallen, weil ne, wir können uns ja auch so kontaktieren, wenn irgendwas ist. Genau, okay. Gut. Also ich bin immer noch im Verbindungsaufbau. Egal welcher Tag das jetzt gleich wird, weil davon hängt das ab, würde ich euch ja ganz gerne im Prinzip A, die Haushaltsplanung des Bundes und Entwurf für die Haushaltsplanung NRW vorab zukommen lassen. Machen wir das über Telegram oder wie wickeln wir das ab? Wie habt ihr das bisher immer gemacht? Also mir wäre es am liebsten, wenn du einfach an Vorstand@ schreibst, weil ich habe in Telegram immer das Problem mit Dokumenten. Ich kann die da nicht runterladen. Okay, ja, dann mache ich so. Kein Problem. Also kannst ja kommentarlos machen, einfach nur die Anhänge da dran. Und mit der Haushaltsplanung muss ich sagen, das ist vorläufig, weil ich hatte mit dem Martin dazu ein Prozedere abgestimmt, weiß aber nicht, ob mir das dann am 17. schon zur Verfügung steht. Aber da können wir dann auch am 16. oder 17. drüber sprechen. Ja, genau. Also ich meine, beschließen müssen wir es dann ja sowieso noch in der nächsten Sitzung wahrscheinlich, gehe ich mal von aus. Und dann kann man da ja auch noch aktualisieren. Genau. Okay, wenn wir sonst nichts Sonstiges Wichtiges haben, dann NÖ hatte ich schon angekündigt. Das geht aber auch ganz schnell. Wäre auch super, wenn der Wolf noch dabei ist. Reinhard. Ich bin mit dem Konto ausgegangen bei Sparkasse Duisburg. Ich habe ja Post eine Mail von bekommen, also ich bin da tätig geworden, ihr habt auch eine Mail bekommen, wir haben euch auch angeschrieben, wir wollten praktisch zwei Unterschriften von euch haben, ja. mit Kopie vom Personalausweis. Genau. Ist alles passiert. Ja? Ja, das ist schon erledigt. Okay. Also es ist jetzt unterwegs zur Sparkasse und das heißt, die wickeln das ab, hoffe ich jedenfalls. Und wenn sie noch Fragen haben, dann werden sie sich melden, aber auf jeden Fall hat die Sparkasse bereits das vollständig unterschriebene, das Anschreiben, was wir verfasst hatten, und auch Personalausweiskopien. Das ist aber logischerweise alleine schon mit Hinblick auf die beigefügten Anlagen nicht öffentlich, aber das ist bereits unterwegs in Bearbeitung. Ja? Danke für die Info, dann wollte ich fragen, ich habe euch einen Brief geschickt mit den Kontoauszügen, sind die angekommen? Ja, das ist angekommen und der damit verbundene Antrag, den du beigefügt hast, das ist auch schon freigegeben. Danke, dann würde ich gerne noch die schriftliche Bestätigung haben, dass ihr die Kontoauszüge habt für meine Unterlagen, in Anführungszeichen. Und dann wäre das Problem eigentlich abgefrühstückt. Danke. Okay, prima. Gut, NÖTER hatte ich ja schon angekündigt. Nächster Termin, nächste Sitzung wäre 25. Januar, Urunda wieder ein Donnerstag und Urunda wieder um 20.30 Uhr. Und damit schließe ich die Sitzung heute um 20.52 Uhr. Vielen Dank.